Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberteam mit dem Zahlenende und dem Aushilfsjedi. Glück auf. Glück ab und Brüder zur Sonne, zur Freiheit oder sowas. Warum eigentlich nur Brüder? Weil Schwestern mitgemeint sind. Ach, da sind Frauen auch wieder mitgemeint bei den Brüdern. Frauen sind immer mitgemeint, das weißt du doch. Ach so. Ja, es ist wieder eine Folge über die SPD, also musst du durchführen. Was erwartet uns denn heute? Heute erwartet uns ein buntes Potpourri aus den neuesten Äußerungen der SPD. Wir haben in den letzten... zwei Folgen. Ja. Warte kurz. Was lustig ist, die SPD ist ja vor allem stark im Ruhrpott gewesen. Also da, wo du herkommst. Ja. Wenn wir jetzt all diese, man sagt doch immer alle in einen Sack und drauf und man trifft immer den gleichen. Wenn man so einen Sack mal richtig bearbeitet, ist das ja Matsch. Ja. Also quasi Püree. Kann man die SPD dann zukünftig als Pottpüree bezeichnen? Das war die Elite, das Magazin. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, also, das war doch mal die schnellste Folge aller Zeiten. Die SPD heute. Potpourri. Ja. Also, unsere Elite-Bombardantinnen, Bombardanten und Bombardhunden noch mal kurz abzuholen. Wir haben in den letzten beiden Folgen ja darüber gesprochen, wie die SPD so im Laufe der Geschichte als Partei gegen Krieg und Gewalt, als Hüterin der Demokratie und Hüterin der Arbeiterklasse so performt hat. Die Diagnose war durchwachsene Leistung. Mal gucken, ob das Ding noch lebt. Und deshalb müssen wir uns anschauen, was die SPD eigentlich so aktuell leistet. Ich habe dann in der Vorbereitung es gleich sein gelassen, das auf Frieden, Demokratie und Arbeiterklasse aufzuspalten. Da war nämlich nicht mehr so viel. Das wäre so unser erster Teil. Und dann können wir, wenn noch ein bisschen Zeit ist, ins Grundsatzprogramm der SPD gucken, ob es da wenigstens noch Frieden, Demokratie und Arbeiterklasse gibt. Gut, also dann machen wir erstmal die Tagesschau quasi und dann, ja. wenn dann noch Luft und Laune ist, nehmen wir das Grundsatzprogramm noch mit. Aber ansonsten würde ich sagen, nehmen wir das dann halt mal für irgendwie, keine Ahnung, Folge 560 oder 590 oder sowas. Einfach nächste Woche. Nächste Woche wäre 555. Ja und? Ach ja. Du möchtest in Folge 555 über die SPD und das Grundsatzprogramm. Na dann, viel Spaß. Der vierte Teil der SPD-Trilogie. In fünf Bänden. Genau. Wir können ja noch uns einen Gast einladen. Das SPD-Grundsatzprogramm. Nee, lass uns Manuel Hagel einladen. Ach du Scheiße. Nee, er kann uns dann erzählen, wer in der SPD die schönsten rehbraunen Augen hat. Ja, das wäre natürlich möglich. Gut, die SPD heute. Bestandsaufnahme, die SPD ist mal wieder in einer Bundesregierung gelandet unter dem Bundeskanzler Friedrich Merz. Für all diejenigen, die das hier in einigen Jahren hören, das ist der nette alte Opi, der Deutschland zugrunde gerichtet hat. Genau. Ja, und das immerhin nach drei sozialdemokratischen Kanzlern oder Kanzlerinnen. Also endlich regiert mal wieder die CDU unter Christdemokraten. Ja, genau. Weil davor Schröder, Merkel und Scholz waren ja alles Sozialdemokraten. Genau. Ja, wir enden, also wir stecken eigentlich immer noch in der sozialdemokratischen Ära. Ja, doch. Ne? Also seit 1998 mit kurzer, wir hüllen uns in Schweigen über die Jahre 2009 bis 2013 einfach, da ist nichts passiert. Ist die SPD immer Teil der Regierung. Das heißt, wir sollten eigentlich davon ausgehen, dass wir in einem ArbeiterInnen-Wunderland voller Frieden, Freiheit und Demokratie leben. Ich müsste tatsächlich mal in mein Oeuvre aus den Jahren 2009 bis 2011 von und wieder eine Woche reinhören, wie viele Folgen ich da dann tatsächlich überhaupt über SPD-Themen gemacht habe. Und ja, ich glaube, die Jahre existieren schon, aber mit Sozialdemokratie hatten die tatsächlich nichts zu tun. Also selbst wenn ein Satiriker war zu dem Zeitpunkt die SPD, glaube ich, eher so eine Randnotiz. Naja, also man hat, wenn man sich jetzt so den Output dieser Regierung Merkel zweimal anschaut, dann hat sich die auch nicht sonderlich zu Merkel 3 und Merkel 4 und Scholz 1 und Merz 1 unterschieden. Da ist auch nur Scheiße passiert. Ja gut, ich meine, mal ganz ernsthaft, das Geilste war halt, dass man sich ja ewig und drei Tage Gedanken gemacht hat, ob wir einen schwulen Außenminister in die Welt hinausschicken können und der da vernünftig verhandeln kann. Und ja, er hat es geschafft, dass das überhaupt keine Frage mehr war. Aber nicht, weil er so ein brillanter Diplomat war, sondern weil er sich innenpolitisch so dermaßen verbrannt hat, dass er es geschafft hat, als Außenpolitiker zum allerersten Mal, glaube ich, richtig unbeliebt zu sein. Ich glaube, ansonsten waren Außenminister immer beliebt. Meistens. Also Guido Westerwelle war, glaube ich, der erste, ja. Aber lass uns zur SPD zurückkommen. Genau. Also, gibt es denn da beliebte Menschen? Man weiß es nicht. Aber wir können ja mal schauen, was die SPD so in den letzten Wochen gefordert hat. Und oh ja. Da habe ich als erstes, also ich habe ja ein bisschen angefangen, ich habe so nach der Baden-Württemberg-Wahl angefangen zu sammeln. Da haben wir ja beschlossen, dass wir mal über die SPD reden müssen. Die SPD heute, nach Aussage ihres Parteivorsitzenden, ist zuständig für die Leute, die 3.000 bis 4.000 Euro im Monat verdienen. Brutto oder netto? Das hat er nicht beantwortet. Ich habe kurz auf meinen Gehaltszettel geschaut und festgestellt, dass ich in beiden Fällen einfach nicht gemeint bin. Okay. Ja, jetzt meine Frage an dich. Bist du mit 3.000, 4.000 Euro, geben wir mal den Benefit of the Doubt, dass das brutto ist, bist du damit ArbeiterInnenklasse? Also ich drück's mal so aus. Ich habe die Tage jetzt gelesen, dass ein durchschnittlicher Fliesenleger ungefähr, ich glaube, 4.200, 4.150 oder sowas bekommt. Wenn also der durchschnittliche Fliesenleger mehr bekommt als diese 4.000, weiß ich nicht, ob dann die SPD noch die Arbeiterklasse meint. Also der durchschnittliche Fliesenleger, und wir reden nicht vom Selbstständigen, sondern wir reden vom Angestellten. Mhm. Ja, der ist aber Handwerker, ne? Das weißt du. Also Handwerker FDP, Arbeiter SPD. Wichtiger Unterschied. Nein. Er ist ja nicht selbstständiger Handwerker, sondern er ist Geselle. Also er ist angestellter Handwerker. Er arbeitet im Handwerk. Er ist aber kein Arbeiter. Ist ja Handwerker. Ach, warte mal. Der Bauarbeiter, also der Beton-Stahlbetonbauer. Ja. Ist also kein Arbeiter mehr. Doch, der ist Arbeiter. Der ist ja kein Handwerker. Warum nicht? Na, weil der Bauarbeiter heißt. Was macht den einen? Ja, aber was, ach, und der Fliesenlegerarbeiter ist ein Fliesenlegerarbeiter, aber der Fliesenleger selber ist kein Arbeiter. Es hat tatsächlich historische Gründe, müsste man mal nachschauen. Die Baugewerke sind, also die klassischen Baugewerke sind gewerkschaftlich organisiert. Der Fliesenleger ist kein klassisches Baugewerbe, soweit ich weiß, tatsächlich. Die fallen dann eher in diese Handwerkertradition und dann kümmert sich die katholische Kirche um die. historische Arbeitsteilung. Der Stuckateur beispielsweise, gibt's ja Innen- und also Innen- und Außenstuckateur, ist dann auch bei dir der Innenstuckateur, weil er innen arbeitet quasi, der... Da muss ich bei der zuständigen Gewerkschaft nachfragen. Aber Fliesenleger trotzdem ein schlechtes Beispiel, weil Handwerker, ganz eindeutig Handwerker. Gut, dann nehmen wir den Maurer. Ja. Wie viel verdient denn so ein Maurer heutzutage? Die sind in dem Bereich fast alle auf etwa ähnlicher Ebene, wenn du fertig ausgebildet. Also deswegen sage ich ja, das Bauhandwerk ist gar nicht so differenziell, wie man da denkt. Also ein fertig ausgebildeter Geselle mit bisschen Berufserfahrung bekommt tatsächlich ein bisschen mehr. Du darfst ja nicht vergessen, also ich kann sagen, dass die Technikerstufen vor 10 Jahren schon relativ gut bezahlt waren. Und Technikerstufen sind ja dann schon fortgebildete Gesellen. Also die sind noch nicht Meister, aber die sind zumindest fortgebildete Stellen und dementsprechend. Das heißt, und also... Ich würde übrigens Fliesenleger als Bauhandwerk mitnehmen, aber ja. Okay. Das heißt, die ArbeiterInnen haben es einfach geschafft. Die verdienen jetzt 3.000 bis 4.000 Euro netto sogar. Fast. Naja, fertig ausgebildete Fachkräfte bekommen teilweise tatsächlich ein bisschen mehr. Und das heißt, die SPD muss sich nicht mehr um die, also das sind weiterhin die Armen, um die sich die SPD, die armen Arbeiter, Arbeitenden, um die sich die SPD kümmern muss. Ich wäre halt vorsichtig, was die Gehaltsklassen angeht, weil ich habe natürlich, es gibt was ganz Simples. Das nennt sich Gehaltsgefälle. Mhm. Und weißt du, was das Schöne an einem Gehaltsgefälle ist? In Jobs selber? Dass es abschüssig ist. Es ist mehrdimensional. Du hast tatsächlich ein Ost-West-Gefälle an manchen Stellen. Mhm. Weil du quasi dieses Produktivitätsargument hast. Produktivität übrigens heißt nicht, dass der ostdeutsche Arbeiter, wenn er mit der Schweiße an der Wand steht und irgendwas an der Wand festschweißt, nicht fleißiger ist als, also genauso fleißig ist wie sein Westkollege, sondern dass der Investor, der in dieses Unternehmen Geld reingeworfen hat, für seinen Euro einfach weniger Prozent rausbekommt als der im Westen. Ja? Also das ist einfach die klassische kapitalistische Produktivität. Dann hast du ein klassisches Groß-Klein-Gefälle. Also frag mal bei Porsche oder bei anderen Unternehmen nach. Die schmeißen zwar tatsächlich regelmäßig Leute raus, aber die bezahlen teilweise für Jobs wesentlich besser als das kleine Handwerkerle und das kleine Unternehmen. Also wir haben ja mal über das Thema Bewerben gesprochen. Mhm. Und wenn ich mich bei Unternehmen beworben habe und bemerkt habe, die sind ein bisschen kleiner, habe ich jedes Mal mir die Frage gestellt, will ich da arbeiten? Mhm. Weil ich weiß, dass ich dort weniger Lohn bekomme. Mhm. Kann ich da mit meinen Gehaltsforderungen überhaupt aufschlagen? Muss da ein anderer Benefit möglicherweise drin sein? Ja. Muss es irgendwie, keine Ahnung, das Teamfitting so toll sein, dass ich sage, boah, da will ich aber bleiben. Ja. Und dementsprechend, das ist halt genau das. Also ja. Und du hast nochmal so ein klassisches Stadt-Land-Gefälle, weil wo du halt auch nochmal quasi Unternehmen, die auf der grünen Wiese sind, bezahlen teilweise halt auch einfach weniger. Aber eben auch, weil sie da weniger... weil du da teils zumindest weniger Lebenshaltungskosten hast, wenn du auf der grünen Wiese lebst und dein Unternehmen auf der grünen Wiese hast und dort zum Arbeiten gehst, ist halt auch nochmal. Und Nord-Süd hast du auch nochmal ein unterschiedliches Gehaltsgefälle, weil du natürlich in Hamburg und Bremen und Co. Immer noch ein bisschen ein anderes, zumindest drumherum ein anderes Mietgefälle hast als in Baden-Württemberg. Also ich glaube, in Baden-Württemberg sagen die Leute ja deswegen, dass sie alle aus Stuttgart kommen, weil sie alle Stuttgarter Mieten bezahlen. Das ist richtig. Ja. Und dementsprechend, da hast du halt, also wenn du aus Hamburg rauskegelst und dann über den Speckgürtel hinaus bist, stehst du auf einer grünen Wiese neben ein paar Schafen und hast Mieten von, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Mhm. Also für 100 Quadratmeter. Und wenn du in Stuttgart halt aus dem über den Speckgürtel rauskippst, dann bist du in Neu-Ulm. Mhm. Ja, aber das war ja jetzt nicht die Frage. Oder in Ludwigshafen. Das war jetzt nicht die Frage, ob es Gehaltsgefälle gibt, sondern bist du mit 3.000, 4.000 Euro noch Arbeiterinnenklasse und damit Zielgruppe der SPD eigentlich? Eigentlich schon. Also ich würde jetzt tatsächlich sogar sagen, wenn du, wenn du darfst ja immer nicht vergessen, was heißt das denn? Was heißt das denn? Was? Weil, naja, was heißt denn das, was die SPD da teilweise macht? Die SPD kümmert sich ja um die Interessen der Arbeiterklasse. Das heißt auf Deutsch, Menschen, die produktiv an der, keine Ahnung, Phrasenstanze arbeiten, in der Fischfabrik. Nein, Arbeiter ist, wer nichts hat außer seiner Arbeitskraft, um die zu verkaufen und gerade so viel Freizeit bekommt, um das wieder zu reproduzieren. Das ist der Arbeiterbegriff. Was du meinst, ist Industriearbeiter, ja. Aber das ist nicht der Arbeiterbegriff. Also, klassisch orthodoxer Marxismus. Alles, was kein Kapital hat, ist pauschal erstmal Arbeiter. Ja, aber dann hast du ja Schwierigkeiten, weil du hast ja immer Kapital. Du hast ja meistens irgendwelche Rücklagen. Wenn du keine Rücklagen hast, nein. Kapital ist Privatbesitz an Produktionsmitteln. Ja gut, ist der Mensch, der in der Fischstanze in der Fischfabrik steht, Arbeiter. Ist der Arbeiter für dich? Arbeiter. Okay, ist der Fliesenleger für dich Arbeiter? Er ist Handwerker, aber ja, der ist Arbeiter. Ja, also dann der Witz an der Geschichte ist ja der. Ja. Ja? Na, und du Warum? Sprichst gerade über Leute, die mit 3000, was ist mit der Friseurin? Und was ist mit der Bedienung in der Gastronomie? Also ich meine, du sprichst. Ja, klassisches Arbeiter. Du machst die klassische SPD-Argumentation, aber mir fehlen hier irgendwie die Leute, die keine 3000 brutto verdienen. Nein, ich würde drunter gehen. Also ich würde sagen, keine Ahnung, du fängst vom Mindestlohn an und gehst bis rauf, keine Ahnung, bis 5000. Weil jeder von den Pupsbacken hat mehrere Probleme. Erstens, er kann jederzeit zum Beispiel seinen Job verlieren. Mhm. Jeder von diesen Menschen kann jederzeit das erleiden, was die Sozialdemokratie, also sozial, das Gemeinschaftsding, so ein bisschen doch begründet hat. Also jeder davon kann immer noch irgendwo landen, wo er ausgebeutet wird. Jeder von denen kann immer noch irgendwo landen, wo er in prekäre Situationen reinrutscht. Jeder, also ich will jetzt keine Abstiegsängste schüren, aber ja, sicher kannst du mit, keine Ahnung, 55 deinen Job verlieren und wirst merken, irgendwie, weiß nicht, die Welt hat sich jetzt gerade in den letzten 12 Monaten so geändert, dass ich jetzt noch nicht mal mehr den Anschluss bekomme. Zack, die Wutz, bist du halt 10 Jahre bis zur Rente dann auf der Suche nach irgendwas noch, einer Weiterverwertung. Mhm. Dementsprechend, ja, ich würde das nicht am Gehalt festmachen. Naja, ich habe das ja auch nicht, aber die SPD hat angefangen. Die hat gesagt, ja, ich sage, ich würde es nicht am Gehalt festmachen. Ich glaube, die wollen sich halt abgrenzen von diesem Mindestlohnsektor, den sie selbst geschaffen haben. Ja. Und natürlich von den Bürgergeldempfängern. Also sie wollen quasi klar machen, nee, wir sind ja gar nicht die Bürgergeldempfängerpartei. Ja, genau. Aber der Witz ist ja, dass also unter den 3000 passiert ja noch relativ viel an dem, was man gemeinhin Dienstleistungsprekariat nennt. Alles, was im Mindestlohn arbeitet, ist dort. Ja. Und den haben sie ja eingeführt. Mit der CDU. Du meinst den nicht armutsfesten Mindestlohn? Ja. Gut. Sehr schön. Gut, was hat die SPD denn zuletzt noch gefordert? Die SPD ist demnächst mit der Idee um die Ecke gekommen, dass Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 21% eine gute Idee wäre. Wie finden wir das denn so mit Blick auf die Arbeiterklasse? Halt, das ist aber an eine andere Forderung gekoppelt. Volkswirtschaftlich und steuerrechtlich hat sich das, wenn du es in Kombination mit der anderen Forderung nimmst, tatsächlich ausgeglichen. Welche andere Forderung? Für diese Klienten. Da ging es, glaube ich, um das Ehegattensplitting abschaffen und nochmal irgendwas Entlastendes. Ich habe das in einem Podcast zum Thema Volkswirtschaft mal irgendwie gehört und da ging es irgendwie um irgendwas Abschmelzen, dafür kriegst du aber die Erhöhung dort und dort. Also dass du entlastest auf der einen Seite, belastest auf der anderen Seite. Für die Klientel wäre das durchaus fürs Staatssäckel erstens richtig und zweitens für die Volkswirtschaft durchaus richtig. Für, und jetzt kommt der Witz, für die Betroffenen, die außerhalb dieser Range, die SPD da ja für sich als Zielgruppe ausgibt, liegen, nicht gut. Das ist halt genau das Problem. Genau. Warum? Also Wenn du den Bürgergeldempfänger nimmst und dem jetzt einfach sagst, 3% mehr Mehrwertsteuer, mach mal. Oder 2% mehr Mehrwertsteuer, mach mal. Der kriegt halt nicht mehr Bürgergeld. Genau. Und auch wer Mindestlohn verdient, weniger und solche Verbrauchssteuern, die alle gleichermaßen betreffen, das reduziert deinen Anteil am frei verfügbaren Nettoeinkommen. Also wenn du normalerweise, keine Ahnung, 500 Euro im Monat irgendwie so lustig zur freien Verfügung erhöhst, das Ganze um 2%, fehlen dir da, bin ich zu blöd zum Rechnen. Hast du plötzlich keine 500, sondern nur noch 480, 490 oder sowas? 490, ja. Ja, so etwa. 400, genau. Das 491. Ist 400, so 10 Euro, das ist 10 Euro im Monat kann schon mal, kann für manche Situationen schon mal gut sein. Mit 500 Euro frei verfügbarem Nettoeinkommen, das, mit dem du rumspielen kannst, ist schon relativ viel. Wenn du mal 5.000 netto im Monat hast, dann spürst du von dieser Mehrwertsteuererhöhung im Prinzip gar nichts mehr. Dann ist deine Sparquote vielleicht ein bisschen geringer. Aber ja, genau. Die Belastung ist jedenfalls, also es gibt ein Ungleichgewicht in der Belastung. Ich glaube, es sollte gegengerechnet werden mit irgendwelchen Entlastungen bei den Krankenkassen. So Krankenkassen, gutes Stichwort. Was fordert denn unsere aktuelle Bundesregierung zum Thema Krankenkassen? Also das ist jetzt keine explizite Idee der SPD, sondern ihres Koalitionspartners. Aber ich habe keinen Pieps aus der SPD gehört, wo man gesagt hat, dass man dagegen ist. Da muss ich was Lustiges dazu zu erzählen. Das Interessante war ja, es gab ja dieses schöne Papier mit den 66 Punkten. Ja, das Wagenpapier. Ich würde es jetzt erstmal Kommissionspapier nennen. Weil ich glaube, Frau Wagen hat das genommen und ganz viel gestrichen. Ja, ein Drittel. Jetzt pass auf, diese 66 Punkte, die kamen an und dann sagte man, solides Papier. Mhm. Niemand hat sich beklagt. Keiner. Mhm. Keiner ging hin und sagte, boah, was für eine Schande. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das ist der Untergang des Abendlandes oder sonst irgendwas. Da werden wir voll die Hunde gehen. Sondern alle haben erstmal gesagt, naja, ist doch ein solides Papier. Kann man doch mal mitarbeiten. Mhm. Und dann ist Frau Wagen hingegangen, hat dieses Papier genommen und hat gesagt, 66 Vorschläge. Ja, mal gucken, was kann man davon umsetzen? Mhm. Und jetzt gehen die Leute hin und sagen, guck mal, das hat sie, also es gibt drei Reaktionen. Die erste Reaktion ist die, jetzt ist es solide und jetzt ist es konkret, jetzt müssen wir überhaupt erstmal agieren. Mhm. Also jetzt müssen wir uns überhaupt in diese Diskussion einmischen. Das sind die einen, die jetzt quasi die Fresse aufreißen. Mhm. Die zweite Gruppe, die Fresse aufreißt, ist die, die sagt, also da war ein Papier, das allen so richtig schön in den Magen geschlagen hätte. Mhm. Warum sind da eigentlich so die 10 Punkte raus oder die 20 Punkte raus, die uns jetzt nicht betroffen hätten, aber andere betroffen hätten, aber die anderen 40 Punkte, die uns betreffen, sind drin geblieben? Warum eigentlich? Mhm. Also es ist auch durchaus eine spannende Optik. Also sprich, die Leute, die jetzt Sturm laufen, die sind betroffen und die anderen eher nicht. Du merkst auch, wer teilweise schweigt. Und die dritte Reaktion, die es halt immer gibt, ist dieses, ja, und jetzt müssen wir aber konkret politisch daraus Kapital schlagen. Betrifft so eine komische alternative Partei. Naja. Die Linken motzen witzigerweise gar nicht so laut. Und die Grünen witzigerweise auch nicht. Die sind gar nicht so extrem laut aktuell, wenn es um dieses Gesundheitspaket geht. Da sind Verbände, NGOs und Betroffenengedönse und natürlich Lobbyvereinigungen viel interessierter daran. Ja. Also von links und von grün kommen eher so konstruktive Vorschläge wie, ja, irgendwie, na, so kann man vielleicht die Krankenkassenvielfalt noch ein bisschen reduzieren oder so. Na, nein, kann man nicht, dann nicht, aber. Ja, ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass unsere liebe Opposition ein bisschen überfordert ist mit dem Tempo, das da beim Sozialkahlschlag aktuell von dieser Regierung vorgelegt wird. Genau, also was so die Big Points sind, die man fordert, die jetzt irgendwie so für SPD-Klientel eher schwierig sind eigentlich, ist ja weniger Krankengeld, kürzerer Bezug des Krankengelds. Das sind so die beiden großen Punkte. Weil in einem Beruf, wo hoher körperlicher Einsatz gefordert ist, was ArbeiterInnenjobs ja in der Regel auszeichnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst, halt ungleich höher. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du längerfristig krank wirst und mal ins Krankengeld fällst, auch. Genau. Im Gegenzug, was man ja machen könnte, man hat offenbar eine haushalterische Schieflage bei den Krankenkassen. Wenn man haushalterische Schieflage hat, hat man ja immer zwei Möglichkeiten, ne? Man kann die Kosten senken oder man kann die Einnahmen erhöhen. Auf der Einnahmenerhöhen-Seite ist nicht so viel passiert, wie ich von diesen 300 Euro Sondererhöhung der Beitragsbemessungsgrenze mal abgesehen. Ja, es gäbe ja noch einen Punkt, der ist, glaube ich, auch rausgeflogen ist. Der würde halt nur das Staatssäckel mal kurz um 12 Milliarden belasten. Du meinst die... Nämlich ja. die vernünftige Versorgung der Krankenkassen bei Bürgergeldempfängern. Mhm. Die sind ja eigentlich bei der Agentur für Arbeit, bei den Jobcentern angestellt. Also finde ich, könnten die auch Sozialbeiträge abführen. Mal gucken, ob die Jobcenter auch die 1.000-Euro-Prämie für ihre Angestellten rausdrückt. Das wäre eigentlich ganz nett. Tatsächlich, genau. Also im Prinzip genau das Gleiche, was bei der Mehrwertsteuer passiert. Man belastet den unteren Teil stärker und geht an die Belastung des oberen Teils gar nicht so ran. Bei der Krankenkasse genau das Gleiche. Kannst ja auch sagen, okay, also dann gehen wir Stück für Stück in die Bürgerversicherung halt rein. Oder wir lassen diese depperte Beitragsdeckelung. Warum soll, ich weiß gar nicht, wo er genau liegt, aber sagen wir mal, du verdienst 6.000 Euro im Monat, du zahlst nur auf die 5.000 Euro, die du verdienst, deine Krankenkassenbeiträge und auf den Rest wird ja nicht mehr gezahlt. Ja, wobei man dazu sagen muss, die Reform war ja jetzt erstmal wirklich nur für die gesetzlichen Krankenkassen. Also dass alles andere darüber hinaus mit Bürgerversicherung, private Krankenversicherung irgendwie da einklingen oder was weiß ich, war ja gar nicht Thema. Nee, es ging ja in diesem Papier wirklich nur darum, wie kriegen wir die Krankenkassen fit. Man macht das ja, weil man die Krankenkassen auskömmlich finanzieren möchte und dann muss man tatsächlich auch über die Einnahmen sprechen und das bedeutet weniger private Krankenkassen. Die könnte man mal. Ja, es ging ja eher um die Bürgerversicherung, weil Bürgerversicherung hat ja immer dieses, wenn du nimmst dann auch noch die Privaten mit rein. Ja, ja. Kann ja Stück für Stück mal. Ja, ja, eben. Aber ich meine, also das jetzige Papier war wirklich nur gesetzliche Krankenkassen. Also so weit wollten die jetzt nicht gehen. Eben. Das meine ich ja. Das ist ja wieder Politik für die bürgerliche Mittelschicht. Gut, was haben wir denn noch? Was fordert die SPD denn noch? Was haben wir noch? Ganz heiße News. Ne? Man lässt Friedrich Merz mal irgendwie 24 Stunden aus den Augen. Und dann sagt er wieder was unfassbar Blödes. Also jetzt ganz heiß aus den News. Friedrich Merz hat gesagt, dass die Rente zukünftig nur eine Basisabsicherung ist und um den Lebensstandard zu halten, müssen wir uns alle dem Kapitalmarkt zum Fraß vorwerfen. Das heißt, die Rente ist nicht mehr auskömmlich für den Lebensstandard im Alter. Weil wenn das mal Norbert Blüm noch erlebt hätte. Norbert Blüm hätte sofort die Koalition mit Friedrich Merz gekündigt. Jede anständige ArbeiterInnenpartei müsste eigentlich aufschreien und fragen, was der Kanzler da so sagt. Aus dem Willy-Brandt-Haus hat man, glaube ich, leises Pfeifen gehört bislang. Oder hast du was anderes gehört? Hast du schon gehört, wie diese Willy-Brandt-Statue vielleicht da rausgegangen ist und sich zu Wild Timmy in die Ostsee gelegt hat, um zu sterben? An dieser Stelle muss ich ganz kurz schmunzeln, weil ich hatte gerade, als du das erzählt hast, hatte ich auf einmal einen super Flashback. Also man hört ein leises Pfeifen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Puerto Partida erinnerst. Ich weiß, was Puerto Partida ist, auch wenn ich das nie gehört habe. Okay, bei Puerto Partida war die Geschichte die, dass wenn du zu lange gebraucht hast für ein Rätsel oder sonst irgendwas, oder an einer Stelle zu lange verharrt bist, damit das Ding natürlich vorangeht, hast du auch das Pfeifen des Gourmet-Kannibalen gehört. Und deswegen musste ich gerade dran denken, du hörst so aus dem Willy Brandt-Haus das Pfeifen. Also die SPD wird von innen zerfressen, zerlegt sich gerade noch so ein bisschen selber, ist gar nicht mehr so ganz da. Also Grüße an Johannes Wolf an der Stelle. Grüße gehen raus. ja, dieses Bild hatte ich gerade, also sagt, dass man hört da ein leises Pfeifen. Das ist schön. Ja, ich weiß nicht, was da irgendwie, also ja, vielleicht hat die SPD gerade tatsächlich Probleme mit einem Gourmet-Kannibalen in ihrem Partei, in ihrer Parteizentrale und kann quasi da gar nicht drauf reagieren. Weil sie sind so sehr mit Überlebenskampf beschäftigt, dass sie für politischen Überlebenskampf keine Zeit mehr haben. Ja. Hm. Nein, ohne ohne Flachs, also ich meine mal ganz ernsthaft, die Frage an der Stelle ist halt wirklich, wir haben in den letzten Jahren wie war das mit dieser Pflichtrente? Also nee, mit dieser, du hast 40 Jahre mal hoch, da hast du auch ein Anrecht auf eine vernünftige Rente. Das ist der beitragsfreie, beitragsabschlagsfreie Renteneintritt nach 40 Einzahljahren. Beitragsjahren, das ist aber auch nochmal gekoppelt gewesen. Das stimmt aktuell nämlich auch nicht mehr so, weil es eine Mindestaltersgrenze auch noch gibt. Das heißt, wenn du mit 23 mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass du mindestens 64 dafür auch sein musst. Das heißt, wenn du mit 20 angefangen hast einzuzahlen, könntest du ja rein theoretisch rechnerisch nach mit 60 in Rente gehen. Da sagt das Staatssäckel aber no, und zwingt dich dazu, nochmal 3 oder 4 Jahre draufzulegen. Ja, und genau da liegt halt der Hund begraben, wenn du solche Sachen anfängst, selbst wenn du dieses beitragsabschlagsfreie Tralala-Nummer machst, ja, dann sollte die Rente, die du aber nach 40 Jahren Maloche oder selbst 42 Jahren Maloche hast, sollte halt doch auskömmlich sein. Und wenn sie das dann halt auch nicht ist, wird's halt schwierig. Mhm. Weil ich meine, ja klar, okay, wenn jetzt Max Mütze 15 ist und sagt, boah, ich fange jetzt eine Lehre als Fliesenleger an. Mhm. Und werde angestellter Fliesenleger, nicht Arbeiter, sondern Angestellter, dann kann der natürlich jetzt auch in irgendeine Aktienbude investieren. Und hey, das wird sicherlich total tippitoppi. Das Problem wird nur sein, sein Großvater ist halt ein paar Jahre älter und der wird jetzt halt nicht dann auch noch mal kurz in Aktien investieren können. Abgesehen davon, ich weiß immer nicht, also dieses in Aktien Geld reinwerfen, mhm. Ja, okay, die Wirtschaft wächst und klar kannst du davon ausgehen, dass die Aktien immer, der Index immer gestiegen ist. Er hat zwar immer mal einen Absturz erlitten, aber er ist über die Dauer immer gestiegen. Mhm. Was sich daraus ergibt, wie er überhaupt berechnet wird und wie so ein Index funktioniert. Mhm. Also es ist halt nicht so, dass der deutsche Aktienindex in den letzten Jahren nicht auch mal einen Wandel hatte, wo Unternehmen mal rausgeflogen sind, zum Beispiel, weil sie von russischen Spionen geleitet wurden. Ja, klar, wer da seine Kohle halt in diesem Unternehmen drin hatte, schlecht gelaufen. Wer aber seine Kohle eben in einem Fonds drin hatte, war da ein bisschen stabiler unterwegs. Ja. So, und ja klar, natürlich, das alles wächst. Das ist der Sinn von Kapitalismus. Wenn wir jetzt also den Kapitalismus als grundlegendes System auf die nächsten 200, 300 Jahre nehmen, dann kann ich nur sagen, jo, ist eine super Idee, da die Rente reinzuwerfen. Obwohl, keine Ahnung, ob da dann eben die Rendite auch reicht am Ende des Tages. Aber, ja klar, wenn du von einem dauerhaften Wachstum über Dauer ausgehst, ja, kannst du machen. Kannst du machen, zu den Nebenkosten, dass du dich halt als Gesellschaft kollektiv in die Geiselhaft begibst, dass du dieses System auch krampfhaft weiter erhalten möchtest. Ja, klar. Also, aber das hast du ja im umlagefinanzierten System jetzt auch gerade aktuell. Da legst du dich auf das Solidarsystem fest, dass die einen für die anderen zahlen, aber nicht, dass du auf die Rendite von Großkapital Unternehmen angewiesen bist. Das Ding ist ja, wenn du irgendwann mal anfängst, wenn du mal anfängst zu sagen, Unternehmen vergesellschaften, voll die tolle Idee. Das, was an Renditen ausgezahlt wird, das nutzen wir jetzt mal für gesellschaftlich sinnvolle Zwecke. Dann bedeutet das halt aber auch, dass diese Rendite für die privatwirtschaftlich erwirtschaftete Rente, die du am Aktienmarkt angelegt hast, fehlt. Kann man sich in den USA sehr schön anschauen eigentlich. Das ist der Einstieg nämlich ins US-amerikanische System, was man da haben möchte. Ob das halt so geil ist, weiß ich nicht. Ja gut, ich drück's mal noch anders aus. Ich meine, wir hatten mal irgendwann über die Cobb-Douglas-Funktion gesprochen Und über dieses, wenn du Investment in Unternehmen machst, dann steigert da auch der Kapitaleintrag an der Stelle und dann hast du mehr Produktionsmittel, also mehr Produktionsmittelinvestitionen sorgt für mehr Output. Einfache ja. Produktionsfunktion. So, der Witz ist an der Stelle, dieses Geld, das du da reinwirfst, konsumierst du an anderen Stellen nicht. Mhm. Das ist das eine, was du ja schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass du ja jetzt davon ausgehen würdest, wenn du es volkswirtschaftlich auf die Volkswirtschaft begrenzen würdest, ist ja diese Investition in Unternehmen heutzutage nicht mehr national begrenzt. Das heißt, auf Deutsch, alles, was du hier reinwirfst, investiert manches Unternehmen halt an anderen Stellen. Mhm. Und du hast aber hier gar nicht deine eigene Volkswirtschaft, die daraus wächst. Und möglicherweise förderst du auch Unternehmen, die dann einfach an der Stelle nicht für die eigene Volkswirtschaft super sind, sondern für andere Volkswirtschaften super, super, super sind. Ja. Genau. Ist so lange eine gute Idee, wie du sowas wie Freihandel, Just-in-Time-Märkte, internationale Zusammenarbeit hast, ist nicht mehr so eine geile Idee, wenn USA und Iran in der Straße von Hormuz so eine On-Off-Doppel-Off-Beziehung spielen. Oder ja. Ihre Märkte durch Zölle abschotten. Ja, ich finde das so witzig. Alle kamen ja mit, ja, die Regierung Scholz, die war ja die schlechteste Regierung überhaupt. Wir hatten ja nur Rezession und kein Wachstum und nichts. Unter März haben wir jetzt 0,2% Wachstum gehabt. Und ja, weiß jetzt nicht, ob diese Wirtschaft da dieses Jahr so extrem Bombe wächst, wenn da jetzt in der Straße von Hormuz, da muss man mal schauen, weißt du, ich meine. Mhm. Also, es könnte jetzt also durchaus sein, dass es da halt auch kein großes Wachstum gibt und wir jetzt die nächsten, also so, sagen wir mal ehrlich, da weiß nicht, ob der Aktien oder ob die Dividende jetzt so extrem rosig ist, dass man sich jetzt vornehmen sollte, boah, bewerte jetzt alles in Aktien die nächsten Jahre. Plus, es gibt ja auch nicht viel her. Mhm. Und ja. Übrigens schön, dass man die Mehrwertsteuer steigern möchte, wo die Preise steigen. Das ist total klug. Also, das ist, also da generiert man ja nicht nur Mehrwerte über zusätzliche Mehrwertsteuereinnahmen, weil man es steigert, sondern weil auch der Satz, auf den das erhoben wird, auch nochmal mehr ist. Das ist jetzt fiskalisch. Ist das total toll? Irgendwo geht so einem Ordoliberalen richtig einer ab, wenn der das sieht. Du wirst lachen, aber in der Zwischenzeit ist es ja sogar so, wenn du dir jetzt mal anschaust, wir reden ja alle über Öl und Gas und Pipapo. Ich nicht. Weißt du, welche Ressource da unten auch herkommt? Dünger. Und weißt du was auch? Ach so. Ja. Helium. Und Helium wird gebraucht bei der Herstellung von Chips. Mhm. Also nicht von Kartoffelchips, sondern von Computerchips. Ja, ist richtig. Und dadurch, dass wir noch keine Kreislaufwirtschaft dafür für Helium großartig entwickelt haben, haben wir natürlich den Bedarf an Helium. Mhm. Katar ist einer der größten Produzenten. Ich glaube, die decken ein Drittel der gesamten Helium-Versorgung der Welt ab. Die liegen allerdings da auch in der Straße von Hormuz so ein bisschen fest. Und jetzt kommt der Witz. Erinnerst du dich, als Nintendo die Switch 2 angekündigt hat und dann die Preise rausgehauen hat? Da kamen Sony und Microsoft um die Ecke und sagten, warte mal, man kann viel mehr Geld verlangen für die Geräte. Och, dann nehmen wir jetzt einfach unsere Generation, die wir jetzt schon auf dem Markt haben, und erhöhen einfach die Preise. Mhm. Ja, das haben die gemacht, weil geht. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass wir ja nicht nur dieses Problem haben mit geht, sondern du hast ja auch noch das Problem mit Versorgung. Also ich sag mal RAM für die KIs wurden ja die Tage ganz gut weggefressen. Die Grafikkarten wurden für die Bitcoin-Mining-Sachen gefressen. Also dementsprechend, ich weiß jetzt nicht, ob wir können die Preise erhöhen, dem nächsten Thema ist, sondern auch wir müssen ja auch nochmal die Preise erhöhen. Wenn du dir heute mal anschaust, was eine Festplatte, eine ganz normale HDD-Festplatte kostet. Früher gingen die Preise runter. Die Dinger wurden immer größer, die Preise blieben stabil und die kleiner waren, wurden auch irgendwann günstiger. Mhm. Das kannst du vergessen. Es ist weg. Mhm. Also auch da die Investitionskosten steigen natürlich, wenn du irgendwas machen möchtest, Datenlagerung oder Datenhalde oder so und sowas. Ja. Ja. Und also wenn wir jetzt mal kurz über so SPD-Kernwerte wie Frieden sprechen. Wir sind gerade im Frühjahr. Das Frühjahr ist die Zeit, wo in der Landwirtschaft Sachen angepflanzt werden, die Düngerversorgung brauchen, damit da Sachen wachsen, damit man dann im Herbst nicht in eine Hungerkrise reinläuft. Hungerkrisen sind bekannt dafür, dass sie kriegerische Konflikte befeuern. Und wenn wir über Erdöl sprechen, dann ist Erdöl auch eine wichtige Ressource, nicht nur um damit deinen Daimler anzutreiben, sondern auch die Pharmaindustrie ist sehr scharf auf Erdöl, weil viele Medikamente auf Erdölbestandteil enthalten. Und ja, da kannst du dich freuen auf weitere explodierende Gesundheitskosten, wenn die Medikamente krank sind und da die Preise steigen. Da ist auch mit höherer Zuzahlung, wie das in der Krankenkassenreform beschlossen worden ist, auch nichts mehr gewonnen, dass wir das Defizit auch nochmal anheizt. Das wird richtig spaßig. Die Medikamente sind krank? Du meinst knapp. Ja. Ja, natürlich. Und deswegen sage ich ja, wenn ich das so SPD-Forderungen höre, denke ich mir so, weiß nicht. Und wenn ich dann noch März höre, sage, ja, investieren wir einfach mal volle Pulle in Kapitalismus und zwar bitte in fossilen Kapitalismus, dann denke ich mir so, könnte es vielleicht. Ich meine, klar, du ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Wenn ich zu meinem Handelspartner gehe, der mir Öl verkauft und sage, du, pass auf, ich kaufe dir weniger Öl ab. Mhm. Dann wird der natürlich sagen, schade. Mhm. Dann habe ich aber weniger Einnahmen und dann muss ich mal gucken, kann ich dir vielleicht was anderes anbieten, was du kaufen möchtest? Ah, möchtest du nicht? Schade, dann habe ich ja weniger Einnahmen. Wenn ich weniger Einnahmen habe und eigentlich vernünftigerweise ein Außenhandelsdefizit vermeiden möchte, muss ich halt auch leider bei dir ein bisschen weniger einkaufen. Mhm. Das Witzige daran ist, natürlich genau darauf basiert ja quasi dieses ganze Balance-System der globalen Wirtschaft, das eigentlich existieren sollte. Das ist ja das, was du eigentlich heute hast. Du sollst ja ein Außenhandelsdefizit vermeiden, weswegen es so albern war, dass Deutschland gemeint hat, hey, wir sind Exportweltmeister, wir können noch mehr exportieren. Wo du denkst, Balance? Mhm. Aber genau da liegt da der Hundebrand. Klar, wenn du jemand sagst, du, ich möchte bei dir aber kein Öl mehr kaufen, dann ist der natürlich auch ein bisschen pissig und sagt, na, schade eigentlich. Schöne Autoflotte habt ihr da, aber wenn wir weniger euch verkaufen, können wir weniger bei euch kaufen. Dann sind natürlich solche Handelsbeziehungen auch ein bisschen, immer so ein bisschen diffizil. Mhm. Aber ich meine, wir handeln immer noch genügend, als dass das jetzt irgendwie nicht das eine Argument sein sollte. Naja. Ja. Aber lass uns mal über die SPD reden. Wir reden gerade irgendwie über das große Ganze, aber kommen irgendwie nicht mehr auf die SPD, weil also, die scheint da nämlich nicht mehr drin zu stecken, merke ich gerade. Ich wollte gerade vorschlagen, also könntest du dir mal so vielleicht so ein kleines Stöckchen nehmen und mal die SPD anpoken und mal gucken, ob da noch was passiert? Soll ich mal ein Experiment starten und die SPD wecken? Also du kannst ja einfach mal so im metaphorischen Sinne. Also ich habe ja jetzt hier, also ich habe mich ja bemüht, ich habe mal so geguckt, was hat die SPD denn so für Frieden, Demokratie und die ArbeiterInnenklasse im Angebot. Und wie gesagt, da habe ich Tagesschau gescannt und so diverse andere Nachrichtenquellen. Und was ich so gefunden habe, habe ich ja vorgetragen. Und da war nix. Habe ich jetzt irgendwas übersehen oder können wir die SPD dann jetzt beerdigen? Also ich hab jetzt mal tatsächlich einen Live-Test gemacht und habe einfach mal gedacht, ich gebe jetzt einfach mal ganz plump SPD ein, weil wenn man mal sucht, soll man sehr suchen. Also ja. Habe ich es gegoogelt. Und ich trage jetzt einfach mal kurz die Schlagzeilen vor, die ich bekomme, wenn ich nur SPD eingebe. Ja. Nur SPD. Erste Nachricht. Merz bezeichnet Rente als Basissicherung. Koalitionspartner reagiert mit Kritik. Ah. Merz sieht gesetzliche Rente künftig nur noch als Basissicherung. Entlastungsprämie bis 2027. SPD erwartet rasche Entscheidung. Merz kündigt Krisengespräche mit der SPD an. Altersvorsorge. Merz gesetzliche Rente wird nur noch... Weißt du, also selbst die Schlagzeilen, in denen die SPD irgendwie Thema ist, sind... Bauen in Langenfeld. SPD begrüßt geplante Reform der Landesbauordnung. Und jetzt halte ich fest, Langenfeld ist nicht in Sachsen. Nee, Langenfeld ist im Rheinland. Das ist NRW. Ja, ich bekomme hier in Leipzig die einzige Nachricht, die tatsächlich so ein bisschen was mit SPD zu tun hat. Das andere ist Merz. Die einzige Nachricht ist RP Online, also Bauen in Langenfeld. SPD begrüßt geplante Reform der Landesbauordnung. Case closed, glaube ich. Also ich glaube, wir sollten uns in der nächsten Folge, noch in der übernächsten Folge oder sowas, lass uns nach dem ESC machen. Das Grundsatzprogramm rennt uns ja nicht weg und die SPD wird so schnell nicht versterben. Lass uns das Grundsatzprogramm halt durchschauen. Ja. Übrigens, sollte es da draußen übrigens Sozialdemokraten geben, die uns hören, Hand hoch. Werf doch mal irgendwie nicht das Handtuch, das wäre jetzt doof, sondern werf doch mal ein, dass es euch noch gibt. Vielleicht übersehen wir was komplett. Ja, gerne. Übrigens, der Fairness halber, also ne, die SPD hat mittlerweile mit Kritik reagiert auf diesen Vorschlag von Friedrich Merz. Und diese Kritik lautet wie folgt. Sie kam vom SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese, also von der zweiten Reihe. Auf die gesetzliche Rente muss man sich verlassen können. Also das ist gar keine Kritik daran, dass das Ding kapitalgedeckt in Zukunft sein soll und wir uns damit in die Fänge des internationalen Kapitals begeben, sondern das ist auch wieder nichts und da hat auch wieder jemand das Umlagesystem nicht verstanden, weil viele hätten in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, was sie mit ihrer eigenen Hände Arbeit erwirtschaftet haben, stellte der SPD-Politiker klar und das kann dann nicht nur eine Basisabsicherung sein. Lieber Dirk Wiese, wenn du zuhörst, unsere Rentenversicherung ist ein umlagegedecktes System, das stimmt nicht mehr so ganz so, wie das ursprünglich gedacht ist, aber was ich erwirtschafte, ist dafür da, damit alte Menschen, die gerade im Rentenbezug sind, ihre Rentenbezüge bekommen. Das funktioniert nicht mehr 1:1 so, deshalb gibt es staatliche Zuschüsse. Aber das ganze Ding ist nicht so, dass ich auf mein kleines Kontochen mein Geld stecke und dann in der Rentenzeit das Geld wieder ausgezahlt bekomme. Danke. Frag mich auch beim nächsten Mal gerne, wenn ich dir Nachhilfe im Sozialstaat geben soll. Himmel. Entschuldigung. Ich habe schon den Schnipsel, den ich für Insta benutzen kann. Also das ist ja wirklich, das ist doch dumm. Ja. Ich meine mal ganz ernsthaft, mein größter Schmerz ist ja eigentlich Friedrich. Schmerz mit Schmerz. Ja. Nein, mein größter Schmerz ist ja eigentlich mein kleines sozialdemokratisches alter Ego, das es mal gab, das so in meiner Jugend existierte, in der ich Juso war und an diese Dinge geglaubt habe. Ich meine, das ist so eigentlich, was ist, wenn du so denkst, ja, vielleicht, also es gibt ja den Grund, warum junge, sozial denkende Menschen in die SPD gehen und nicht in die KPD, weil sie ja sagen, okay, die KPD hat halt dann doch nochmal wenig Gestaltungsspielraum politisch. Also man geht zur SPD, wenn man sagt, okay, da kann man sich sozial einbringen, da kann man sich, da kriegst du realpolitisch auch noch Dinge umgesetzt und eben nicht wie, keine Ahnung, in der MLPD stehst du halt einmal auf der Straße, es passiert aber nichts oder sowas. Aber die Schwierigkeit ist ja eigentlich, also wer jetzt links ist oder Gestaltungswille hat, der sollte, glaube ich, in der Zwischenzeit eher sich überlegen, ach, weißt du was, Es gibt eine linke Partei, in die gehe ich. Linkspartei. Mhm. Und ja, jetzt gibt's diese Kritik, ja, aber die sitzen ja nicht in den Landtagen. Ja, aber ich glaube, es ist sinnvoller, jetzt die Linkspartei über 5% Hürden zu hieven, als die SPD noch irgendwie am Tropf hängen zu lassen. Und zu sagen, oh, da habe ich noch Gestaltungsspielraum, die sind ja über 5%. Oh, schön. Und das ist, glaube ich, so, weißt du, wenn du so meine Realität von damals siehst, so, keine Ahnung, SPD bei 20, 25, 30%. Ja, heute sind sie teilweise ein Spurenelement. Ja. Und das merkst du aber auch an den Forderungen tatsächlich, glaube ich. Also, dass sie überhaupt nicht mehr groß denken. Der Witz ist, ne? Du verlierst immer weiter an Zustimmung und du machst immer mehr von der Kacke, die du auch schon gemacht hast, die dich Zustimmung gekostet hat. Ich könnte an der Stelle noch einen Gedanken machen, aber den habe ich für die Kurzwelle noch übrig. ja, gerne. Ich sage, den habe ich für die Kurzwelle noch übrig. Aber ja, mein Tag, gerne. Also, ich werde die dann hören und kommentieren. Genau. Ja, also ich glaube, für das Grundsatzprogramm müssen wir uns nochmal richtig Zeit nehmen. Das lese ich dann vielleicht sogar an einigen Stellen. Oh, schick mir mal so Empfehlungen, was ich lesen soll davon. Ich kann das hier an der Stelle machen. Was ich zur Vorbereitung gemacht habe, war die Wörter Demokratie, Frieden und Arbeiter in die Suchfunktion einzugeben und mal zu gucken, was dabei rauskommt. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Alright, das kriege ich doch hin. Judy, an der Stelle würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. In Folge 5 von 5 schauen wir mal, was wir da machen. Das ist so eine Schnapszahl, da müssen wir mal überlegen. Und danach ist ja schon der Eurovision Song Contest. Endlich mal wieder erfreuliche Themen hier. So erfreulich ist es leider auch nicht. Zumindest nicht aus deutscher Sicht. Aus deutscher Sicht ist es sowieso nie erfreulich, aber ich kann an dieser Stelle exklusiv schon mal spoilern. Großbritannien hat mich überrascht. Ja, das ist doch schön. 17 Songs, die es nicht zum ESC hätten schaffen müssen. Einer würde ich mindestens überraschen. Es ist nicht Deutschland. Ja, übrigens im Nachgang zum ESC-Vorentscheid ist ja sogar noch sehr witzig gewesen. Es hat tatsächlich noch jemand sich darüber mokiert, dass eine der Künstlerinnen tatsächlich so überhaupt nicht bühnenreif performt hat. Und es ist nicht der Typ gewesen, der zum ersten Mal auf einer Bühne stand. Also, das ist schon herrlich. Diese Dame, die du auch meintest, die so ein bisschen mit dem elektronischen Geschrödel im Hintergrund, die muss am Anfang vor dem elektronischen Geschrödel so schlecht performen. Ey, wir haben einen guten Fernseher, deswegen. Wir haben es nicht bemerkt. Okay. Oder wir haben ein Bier holen oder sowas. Aber ja, das im Nachgang zum ESC, da wurde auch nochmal fleißig nachgetreten, dementsprechend. Naja, na gut. Dann wünsche ich jetzt erstmal gutes Gelingen bei allem, was ihr da draußen tut. Lasst uns mal wissen, wenn ihr Sozialdemokraten seid, oder falls ihr Sozialdemokraten wählt, lasst uns mal wissen, warum es die SPD noch dringend braucht. Schreibt es in die Kommis oder in Bewertungen. Geht auf iTunes und sagt, hey, 5 Sterne für diesen Podcast. Die SPD braucht's übrigens deswegen. Ich stelle mir das geil vor. Wer auf Apple Podcast steht dann dran, 5 Sterne. Die SPD ist die Arbeiterpartei und die braucht man dringend. Ja, danke, die Elite. Egal, ich freue mich auch so. Und falls ihr noch ein bisschen Kohle übrig habt, also falls ihr über diesen SPD, über diese SPD-Geschichte drüber seid, schmeißt doch uns zu. Auf patreon.com/dieelitepodcast oder schaut mal auf unsere Webseite, da findet ihr sicher auch einen Weg, wie ihr uns unterstützen könnt. Und damit verbleibe ich. Tschüss. Tschüss. Und im Übrigen sind wir der Meinung, dass solange dieser Podcast weniger Zuhörerschaft und Zuspruch hat als eine AfD-Rede, haben wir in Deutschland ein Problem mit Rechten.